Das Deutsche Historische Institut in Paris entstand nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der deutsch-französischen Annäherung, aber auch in größeren Zusammenhängen. Es wurde 1958 als Forschungsstelle eingeweiht und 1964 dann durch Bundesinstitut. Die Zusammenarbeiten an Deutsch-Historische